Kapitel 4. Der Sabra, der Siedler und der Diaspora-Jude. Zitat. Der Sabra, hart und weich zugleich. Dem in Israel gebürtigen Israeli wurde der Beiname Sabra gegeben, nach dem auf dem trockenen Boden Israels wachsenden Wildkaktus. Die Frucht dieser Pflanze ist außen stachelig und innen weich. Dies impliziert, dass unsere Sabras rau, schroff, unzugänglich, aber im Inneren überraschend sanft und süß sind. Der liebevolle Spitzname wird mit Stolz von unserer Jugend getragen, die den Ruf genießt, nicht nach ihrem äußeren Erscheinungsgebild gewürdigt und genossen werden zu können. Aber du siehst nicht jüdisch aus, ist das zweifelhafte Kompliment, das ein junger Israeli üblicherweise bekommt, wenn er ins Ausland geht. Der Sabra ist gewöhnlich einen Kopf größer als sein Vater, oft blond und sommersprossig, oft mit blauen Augen und Stupsnase. Er ist anmaßend und rotzfrech, von robustem Körperbau und mag es, sich in offenen Sandalen in frei schwingendem, lässigen Schlendergang zu bewegen. Zitat Ende. Aus Hart und Weich eine Kunstinstallation von Gabi Goofberg, 1992. Wie ich im vorigen Kapitel ausführte, nehmen marginale Identitäten rasch Verhaltenscodes und symbolische Identifikatoren an, die das marginale Subjekt unverwechselbar und eindeutig unterscheidbar machen. Oberflächlich ist dies sinnvoll. Das marginale Subjekt zelebriert seine Ablösung von der Mainstream-Gesellschaft oder vom Kollektiv. Es scheint, als ob das marginale Subjekt sein wahres Selbst enthüllen würde. Doch lässt sich, wie zuvor erörtert, der Begriff einer wahren, manifestierten politischen Identität nicht ernst nehmen. Nichtsdestotrotz können wir einen Schritt weitergehen, wenn der Begriff des wahren Selbst beiseite gelassen wird. Dann ist ein externes Mittel der Identifikation erforderlich. Eine solche Prozedur hilft dem marginalen Subjekt, sich zu identifizieren, fördert allerdings auch die entsprechende politische Identität innerhalb der größeren sozialen Struktur. Alles in allem sind äußere Erscheinung und andere symbolische Identifikatoren, wie eine spezielle Kippa oder Jamulke oder Abzeichen, wahrscheinlich weit wichtiger als ideologische Tiefe. Marginale Identitäten sorgen für ihre leichte Unterscheidbarkeit in der Menge. Dies gilt für den oder die Sabra, den antizionistischen Juden, den Siedler, den orthodoxen Juden, aber auch für jede andere marginale Identität. Aus einer zionistischen Perspektive noch vor 1967 ist der Sabra, wie er oben von Gabi Goofberg geschrieben wurde, ein separatistischer Jude. Er ist aber nicht nur verschieden, er zelebriert auch jeden seiner Unterschiede. Er ist per Negation gegenüber dem nicht authentischen Diaspora-Juden definiert. Wie ein wilder Kaktus gedeiht und blüht der Sabra auf trockenem Boden, während der Diaspora-Jude in Europa oder Amerika verkümmert. Der Sabra ist außen stachelig und innen weich, während der spekulierende kapitalistische Diaspora-Charakter außen weich erscheint, aber extrem gerissen ist, wenn es um das Geschäft geht. Der Sabra ist hart und weich, er kann wie ein richtiger Mann töten, wenn er muss, was ihn aber nicht davon abhält, an der Klagemauer zu weinen, sobald er eine Invasion der Jerusalemer Altstadt beendet hat. In Klammern 1967. Er kann am Freitag die ganze palästinensische Nation ethnisch säubern und dann am Samstagabend in Tel Aviv an einer Peace-Now-Demonstration teilnehmen. Anders als der weiche Diaspora-Jude ist der Sabra hart und zäh. Er ist einen Kopf größer als sein Vater. Wie ein deutscher Soldat ist er, oft blond, oft mit blauen Augen. Er ist anmaßend und rotzfrech, von robustem Körperbau. Aber dann wiederum ist er, anders als ein deutscher Soldat, locker. Er mag es, sich in biblischen Sandalen in frei schwingendem, lässigen Schlendergang zu bewegen. Im Grunde ist er eine bizarre Mischung aus einem SS-Kommandanten und einem biblischen Moses. So interessant diese Karikatur auch sein mag, es gibt nichts Authentisches an dieser Konstruktion. Zwischen 1948 und den 1980er Jahren war es das Schicksal eines israelischen männlichen säkularen Juden, bereitwillig in Anführungsstrichen an der kollektiven Imitation der Ikone eines imaginären neuen Israeliten teilzunehmen. Meiner Vermutung nach beraubte allein dieser Prozess die ersten Israelis ihrer Fähigkeit, irgendetwas zu erfahren, das Authentizität ähneln könnte. Stattdessen feierten sie ihre Siege durch Identifikation mit einem neugeborenen jüdischen Archetyp. Die Geburt des Westbank-Siedlers nach dem Krieg 1967, eines radikalen messianischen Kämpfers, der das gesamte Land des biblischen Israel im Namen Gottes zu konfiszieren plant, ist ein Versuch, den Sabra in das Städtel, in Klammern Städtchen, zurückzubringen. Es ist das Bemühen, eine Lösung für die schizophrene Sabra-Identität zu finden. Wie der Sabra, so wandelt auch der Siedler im Winter in biblischen Sandalen. Wie der Sabra ist er athletisch und robust gebaut, jedenfalls bis zum Alter von 22, bevor ihm ein gigantischer Bauch wächst, ein Symbol für gute jüdische Gesundheit. Dann wiederum trägt er anders als der Sabra eine Kippa, oder Yarmulke genannt, auf dem Kopf. Sein Tzitzit fällt ihm aus seiner Hose und stellenweise bedeckt Bata sein junges Gesicht. Er ist alles andere als hübsch. Unnötig zu sagen, dass er keine Ähnlichkeit mit einem Wehrmachtssoldaten besitzt. Er sieht ganz so aus wie ein an eine Uzi oder M16 geschnallter Diaspora-Jude. Er sieht wie ein Jude aus, weil er einer ist und stolz darauf ist. So sehr die Formulierung der Sabra-Identität ein säkularer, zionistischer, separatistischer Versuch im Kontext des aufkommenden jüdischen Nationalismus und der jüdischen Identitätspolitik war, schafft es der Westbank-Siedler, ein durchgängiges Kontinuum zwischen dem Juden, Judentum und Jüdischkeit herzustellen. Der Siedler ist ein homogenes, authentisches Wesen. Die ihn treibenden Sinngehalte sind durchaus kohärent. Selbst wenn er das Land konfisziert und eine palästinensische Familie ermordet, so weiß er genau, weshalb und wofür. Die Klagemauer ist für ihn ein heiliger Ort zur Anbetung seines Gottes. Der Siedler schießt nicht und schluchzt dann. Er ist von seiner Überzeugung angetrieben. Wie der Sabra unterscheidet sich der Siedler durch eine Reihe symbolischer Identifikatoren. Gestrickte Kippa, biblische Sandalen, Tzitzit, ein automatisches Gewehr und Bart. Doch jeder dieser symbolischen Identifikatoren ist wesentlich mit seinem judäischen Glauben verbunden und der jüdischen Ideologie, an denen er festhält. Mit anderen Worten, dem Siedler ist es gelungen, das Innere, das heißt die jüdische Seele, und das Äußere, nämlich sein Erscheinungsbild, zu einer sinnvollen jüdischen Erfahrung zu verbinden. Diese Tatsache allein mag erklären, warum die Sabra-Identität im Laufe der Jahre verblasste, jedoch die des Siedlers zu einer israelischen politischen Macht heranreifte, die von den jüdischen Lobbys in der ganzen Welt ausgiebig unterstützt wird. Historisch gesehen erscheint der Westbank-Siedler erst nach dem militärischen Sieg Israels 1967 auf der Bühne. Gewissermaßen kennzeichnet der Siedler den Übergang vom Zionismus in eine postrevolutionäre Bewegung. Während der Sabra dazu bestimmt war, den Traum vom jüdischen Staat in die materielle Wirklichkeit umzusetzen, bestand die Aufgabe des Siedlers darin, die neue Realität mit klarer Bedeutung zu füllen. Der Siedler war da, um die Kluft zwischen der Diaspora und Eretz Israel zu überbrücken. Wenn der Zionismus anfänglich als die Negation der Diaspora definiert wurde, so war es an dem Siedler, die neue zionistische Phase einzuleiten. Der Siedler verschmolz alle unterschiedlichen Aspekte der Jüdischkeit zu einem einheitlichen, organischen Sinn und einer einfachen politischen Praxis. Er wurde zur neuen und populärsten Interpretation der jüdischen Heimkehr. Aus jüdischer Perspektive gelang es dem Siedler, den Zionismus und über seine separatistische Phase hinauszutragen, wodurch der Zionismus in eine inklusive Ideologie des »Nur für Juden« transformiert und eine Ideologie angeboten wurde, die das tribale Kollektiv auf vielen Ebenen einte. Diese Tatsache kann den ständigen Aufstieg der Rechten in Israel seit 1967 erklären. Aber hier kommt es zu einer interessanten Wendung. Durch die Verbindung von Eretz Yisrael und der Diaspora zu einem neuen jüdischen Kontinuum ersetzt der Siedler die Negation der Diaspora, die dem früheren zionistischen Diskurs inhärent war, durch eine Negation der Nichtjuden, eine Rückkehr zum jüdischen vorzionistischen Zustand der Juden. In Gestalt des rechten Zionismus ist diese Ideologie zur einflussreichsten politischen Kraft in Israel herangereift. Der Grund ist einfach. Sie schafft die Verknüpfung von jüdischer Politik, Judentum und tribalem Geist. Langsam aber sicher gelang es der rechten Ideologie, die ihre Wurzeln in der Siedlerbewegung hat, die meisten Juden auf der Welt hinter dem Zionismus zu einen. Dieser auch als Zionisierung des Weltjudentums betrachtete Prozess ist nicht gänzlich frei von Mängeln. Er trennt Diaspora-Juden von der sie umgebenden sozialen Realität ab. Er bringt den Prozess jüdischer Assimilation zum Stillstand und der Jude wird stattdessen Mitglied eines distinkten Stamms mit politischen und globalen Interessen. Er transformiert zudem den diaspora-jüdischen Diskurs in einen marginalen und separatistischen Diskurs im Westen. Sobald ein Diaspora-Jude zionisiert ist, unterliegt er den zionistischen Marginalpolitiken in ihren jeweiligen Gesellschaften. Dies mag von einigen gewissermaßen als große zionistische Leistung gesehen werden. Doch ist dies längst keine adäquate Lösung der jüdischen Frage, sondern lässt Diaspora-Juden in der Schwebe. Er oder sie ist weder an das soziale Umfeld assimiliert, noch in einem jüdischen Staat ansässig. Zudem findet sich der Diaspora-Jude in Anbetracht des rassistischen, expansionistischen, judäozentrischen Charakters des jüdischen Staates untrennbar mit einer bigotten ethnozentrischen Ideologie und einer endlosen Liste von Verbrechen gegen die Menschlichkeit verbunden. Wie wir sehen können, ist der jüdische politische Diskurs stets als eine Art der Negation angelegt. Der politische Jude ist immer gegen etwas oder von etwas anderem abgetrennt. Dies ist bei weitem kein ideales Rezept für ein friedliches ethisches Leben, motiviert von Aussöhnung und Harmonie.